Zweites Buch. Zweitens. An Julius Florus. Teil 1. Von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweites Buch. Zweitens. An Julius Florus. Teil 1. Florus, redlicher Freund, dem guten und tapferen Nero, wenn dir einer zu Kauf ein Bürschlein böte, von Tibur oder von Gabii her und also handelte, den hier, lilienweiß und schön vom Scheitel hinab zu den Knöcheln, nimmst und behältst du für dein, wenn 8x1000 du zahlest. Als Hausbürtiger dient er, gewöhnt an die Winke der Herrschaft. Auch vom Griechischen lernt er ein weniges, jeglicher Kenntnis fähig, geschmeidiger Ton, aus welchem du alles dir bildest. Selbst auch singet er, zwar kunstlos, doch lieblich dem Zecher. Viel Ankündigen schwächt das Vertraun, wann mehr denn gerecht ist, man lobpreiset die Wahr, um schnell zu vertreiben das Marktgut. Gar nichts drängt mich dazu. Mein ist, wenn auch ärmlich, die Barschaft. Kein Knechthändler täte dasselbe dir. Schwerlich von mir auch hätt ihn ein jeder dafür. Nur einmal fehlt er, und wie's geht, lauert er unter der Trepp, aus Furcht vor der drohenden Knute. Her mit dem Geld ist nicht die erwähnete Flucht dir ein Anstoß. Jener entnähme den Wert sorglos um die Strafe, vermut ich. Wissentlich kauftest du ihn mit dem Fehl. Rein war die Bedingung. Dennoch belangst du den Mann und erhebst unbillige Händel. Offen bekannt ich mich faul dir Scheidenden. Offen bekannt ich mich für solcherlei Pflicht wie gelähmt fast. Dass du erzürnt nicht eifertest, käme dir etwa von mir kein einziges Brieflein. Was ward des mir Gewinn, wenn die mir zusagenden Rechte du mit Gewalt angreifst? Auch darob klagst du sogar, dass dir die erwarteten Vers ich Lügner säume zu senden. Einer im Heer des Lucullus hat einst, was er spärlich mit Mühe eingesagt, da er müde bei Nachtzeit schnarchte, verloren, bis auf den Schärf. Grimmvoll wie ein Wolf nun, sich und dem Feinde gleich unbändig erbost, vom nüchternen Zahne verwildert, stürmt er die Königsbesatzung herab aus dem Orte, der äußerst, sagt man, befestiget war und voll von geflüchteten Gütern. ruhm verschafft ihm die tat und köstliche ehrengeschenke auch empfängt er darüber noch 20.000 sesterzen grad um die zeit nun wünschte der prätor wieder ich weiß nicht welches kastell zu zerstören und redete meinem kompan zu worte die selbst den verzagten mit tapferkeit konnten begeistern geh du braver wo tugend dich hinruft geh mir gesegnet nimm dir herrlichen dank und lohn der verdienste was stehst du jener darauf ein verschmitzter obgleich nur bauer ja gehn wird wohin du verlangst wer die katz einbüßete sprach er rom war's wo mir erziehung zuteil ward und die belehrung wie viel leid auf die graier der zorn des achilles gehäufet etwas höhere kunde verlieh mein holdes athen mir siehe damit ich könnte das krumm abscheiden vom graden und im schattigen hain akademos suchen die wahrheit aber dem freundlichen ort entrückten mich schreckliche zeiten als der bürgertumult hinwogt in die waffen den neuling die nicht sollten bestehn vor dem mächtigen Cäsar Augustus. Jetzo, sobald dorther mich beurlaubt hatte Philippi und mit beschnittenem Flügel geduckt, ich vermißte des Vaters, lah und gefilde zugleich, da trieb nichts scheuende Armut, Verse zu machen mich an. Doch nun nicht fehlet, was Not ist. Welch ein Trank doch genügte von Glut austreibendem Schierling, wenn nicht besser zu schlafen ich hielt, als Verse zu schreiben. Eins nach dem anderen rauben von uns abgehende Jahre. Scherz und Minnegenuß entwandten sie, Spiel und Gelage. Jetzo mit Macht entdrehn sie die Laute mir. Sage, was soll ich? Nie auch werden dir alle dasselb anstaunen und lieben. Du hast Freud am Gesang, der lobet sich lieber den Jambus. Der bionische Rede mit schwarzem Salze gewürzet. Kaum drei Gäste von nicht ungleichem Geschmacke verein ich. Jeder mit anderem Gaumen begehrt ganz andere Reize. Soll's das sein? Soll's nicht? Was du abweisest, verlangt der. Was dir schmeckt, das erscheint schmacklos den beiden und sauer. Aber noch mehr, wie meinst du, in Rom hier kann ich Gedichte fertigen unter so viel anstelligem Sinnen und Trachten. der heißt bürge mich sein, der mit anhören ein schriftlein. Lieg auch alles geschäft, der krankt am quirinischen hügel, der am äußersten aventin, hin muß ich zu beiden. Zwischenraum, wie du siehst, von hübscher Gemächlichkeit. Nun denn, frei sind immer die Gassen, daß nichts Nachdenkende störet. Eifrig rennt mit dem Schwarm Maultier und Träger der Werkmann. Bald hebt Quader die Wind und bald lastvolles Gebälk auf. Schwer durch Karrengeroll ringt trauriges Leichenbegängnis. Dort flieht rasend ein Hund, dort stürzt ein kotiges Schwein an. Gehe mir nun und erdenke bei dir wohllautende Verse. All der begeisterten Chor liebt hain und fliehet die Städte, treu anhangend dem Bacchus, der schlafs sich freuet und schattens. Du willst unter dem Lärme, der nachtlang tobet und taglang, daß ich sing und betrete den schmalen Pfad der Geweihten. Edle Natur, die Athens friedselige Stille sich auskor. Und in das siebente Jahr fortgrübelte und mit den Büchern alt und grau sich gequält, pflegt schweigender oft denn ein Standbild auszugehen, ein Gelächter des höhnenden Volkes. Und ich hier, mitten im wogenden Tatentumult, in den Stürmen der Hauptstadt, würdigte Worte zu rein, die mir nachtönte die Lyra? Brüderlich lebten zu Rom Anwalt und Rhetor, daß einer nichts aus des anderen Munde vernahm als Ehrenbezeugung. Daß dem dieser ein Gracchus erschien, er Musius jenem. Wie denn? Weniger plagt hellstimmige Sänger der Wahnsinn. Oden verfaß ich und er Elegien. O Wunder dem Anblick! Werk, das die Musen gesamt ausmeißelten. Merke zuerst doch, mit wie schwellendem Stolz, wie hoch ehrwürdig wir rings umher anschauen den Tempel, der Raum beut römischen Meistern. Bald, wo die Zeit es vergönnt, geh nach und horche von Weitem, was man bring, und warum hier beide sich winden den Laubkranz. Treffendem Schlag antworten wir Schlag, zu erlegen den Gegner. Als Samniten im Spiegelgefecht beim erleuchteten Gastmahl. Ich nun tret ein Alkäos von ihm ab. Jener von mir? Wer? Wer? Ein Kallimachos traun, wenn mehr zu verlangen er aussah, wird er mimnermos und wächst an gewählterer ehrenbenennung. Vieles ertrag ich, zu stillen die reizbare Faseler-Sippschaft. Wann ich schreib und dem Volk abbettele Stimmen des Beifalls. Nun, da zum End ausging das Gewerb und Besinnung zurückkam, darf ich das Ohr zustopfen getrost vor dem Halle der Leser. Ende von Brief 2, Teil 1.